Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Hänge im Club, Dicker, trinke 10 Flaschen. Ja, yeah, ja, yeah. Hol mal noch 3 für die Keks, die grad kaufen. Ja, yeah, 1000, ja, yeah. Tausende Bitches nur an meinem Tisch. Tausende Bitches und keine für dich. Tausende Bitches, denn heute bezahle nur ich. Ja, yeah. Heute bezahle nur ich, als hätte ich im Lotto gewonnen. Dicker, mein Konto wird voll. 1000 Ketten voll mit Gold. Bin wie das Snow, Dicker, ja, ja, ja. Tausende Flows, Dicker, ja, ja, ja. Schnapp mir die Frauen, Dicker, ja, ja, ja. Sie lieben mein Sound, Dicker, ja, ja, ja, ja, ja. Keiner von euch hat mir je was geschenkt. Nächtelang Arbeit den Rahmen gesprengt. Während ihr nicht macht und alle verpennt. Hab ich geackert, mir alles erkämpft. Hab ich bleib alleine von den Leidern getrennt. Ja, du machst jetzt Auge, denn du machst keinen Cent. Ja, ich scheiß auf die Welt, dass die Scheine verbrennt. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Hol noch paar Drinks, Dicker, hol noch paar Drinks. Heute bezahl ich, heute bezahl ich. Ich bleib weiter konzentriert, ja. All die Weiber kommen zu mir, ja. Ja, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier, ja. Ich bleib weiter konzentriert, ja. All die Weiber kommen zu mir, ja. Ja, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier, ja. Dann hast du die Macht, Dicker. Hast du Bitches, ja, dann hast du's geschafft. Die Macht auf Mode dabei, fuck den nur ab. Nein, ihr habt kein Image, euer Auftritt verkackt. Keiner von euch kann mich bremsen. Keiner von euch kann mich bremsen. Keiner von euch kann mich lenken. Keiner von euch kann mich lenken. Ich bleib weiter konzentriert, ja. All die Weiber kommen zu mir, ja. Ja, Geld ist nur Papier. Geld ist nur Papier. Ich bleib weiter konzentriert, ja. All die Weiber kommen zu mir, ja. Ja, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier, Geld ist nur Papier.